Jetzt hockst du noch in einem finsteren Loch in Moabit. Du bewegst dich im Zickzack von Hamburg nach Berlin und zurück. Frauen werden anfangen.